Die Abgrenzung des Bürgertums von den Aristokraten und den Arbeitern ist mittlerweile überholt, weil sich die Felder, in denen gearbeitet wird, genauso verändert haben wie der Wert verschiedener Arbeiten. Ein Handwerker verdient heute mehr als mancher wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität. Weder eine Mathematikerin noch eine Sekretärin müssen sich schmutzig machen. Neulich hat mir ein Kollege erzählt, ihm sei seine Putzhilfe abgesprungen, weil sie sagte, dass ihr Chef sie nun dringend häufiger im Büro brauche. Das Putzen machte sie nur so nebenbei. Und CEOs großer Firmen brüsten sich gerade nicht damit, dass sie es sich den ganzen Tag lang gut gehen lassen, auf ihrem Geld sitzend, sondern damit, wie viel und wie hingebungsvoll sie arbeiten. Man könnte also sagen, es gibt nur noch Menschen, die arbeiten und Menschen, die nicht arbeiten. Dadurch wächst dieser Abgrenzung eine gewaltigere Wirkmacht zu als je zuvor, weil die Gruppe größer geworden ist, die sich abgrenzt. Alle, die am Konsum teilnehmen, gegen alle, die nicht am Konsum teilnehmen. Dazu kommt, dass die Abstiegsangst derer, die am Konsum teilnehmen, gewachsen ist. Selbst gut ausgebildete, studierte, intelligente Menschen sind unter prekären Bedingungen angestellt, in Arbeitsverhältnissen, aus denen sie jederzeit herausfallen können. Je näher das Gespenst der Arbeitslosigkeit uns ist, desto unheimlicher wird es. Soziale Arbeit und staatliche Betreuungsdienste sind vorgeblich Mittel, um Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Doch im Kern verstärken sie die Abgrenzung der Betreuten und legitimieren eine ganze Industrie, die sich selbst am Laufen hält.